war der Zauber schon zu sehen. Ich wollte es nur noch nicht recht glauben, doch dabei ist etwas geschehen. Ich wache auf und ich bin glücklich, denn ich hab nur von dir geträumt. In meinem Herzen wird es Sommer, was hab ich bisher nur versäumt. Du schleichst dich sanft in meine Träume und ich geb zu, es tut mir gut. Du schleichst dich sanft in meine Träume, entfachst im Herzen heiße Glut. Du schleichst dich sanft in meine Träume, auf einmal gibt es nur noch dich. Ich tauche plötzlich in Gefühle und die sind wunderschön für mich. Erst ganz allmählich konnte ich spüren, dass sich was ändert hier mit dir, als ob zwei Seelen sich berühren. Du bist fast wie ein Teil von mir. Ich glaub, das, was ich bei dir fühle, wenn ich nur einfach an dich denk, das nennt man irgendwann mal Liebe. Es ist vom Himmel ein Geschenk. Du schleichst dich sanft in meine Träume und ich geb zu, es tut mir gut. Du schleichst dich sanft in meine Träume, entfachst im Herzen heiße Glut. Du schleichst dich sanft in meine Träume, auf einmal gibt es nur noch dich. Ich tauche plötzlich in Gefühle und die sind wunderschön für mich. Und ich geb zu, es tut mir gut. Du schleichst dich sanft in meine Träume, entfachst im Herzen heiße Glut. Du schleichst dich sanft in meine Träume.